Ja, es gab eine Reihe von Begrifflichkeiten, die Rudolf zu Lippe-Weiß unter Adornianern eine gewisse Form von Delikatesse auslösen. Ich vermute, dazu gibt es eine Reihe von Rückfragen der Einordnung. Herr Jäger, Sie wollten anfangen? Ja, ich wollte anfangen. Sie haben ein ungemein sympathisches Programm für mich jedenfalls entwickelt. Der Abschied von dem Negativitätsfundamentalismus, eine Kategorie wie Celebration oder Ereignis. Aber jetzt muss ich mal ganz naiv fragen. Da Sie von Phänomenologie selbst gesprochen haben, könnte es nicht möglich sein, dass Sie für das, was Sie wollen, mit der Philosophie Heideggers sehr viel weiter kämen, als mit dem, wie mir scheint, sozusagen pietätvoll bemühten Versuch, das alles noch an Adorno anzuschließen? Vielleicht noch mal. Wir bleiben bei den Delikatessen. Das ist eine delikate Sache mit Heidegger. Erwischen Sie mich natürlich schlecht auf dem falschen Fuß. Ich habe Heidegger in meiner, ich habe ja nie Philosophie studiert, sondern Ökonomie und Geschichte dann. In dieser Zeit habe ich so nebenbei was gelesen und habe eben gelesen, was gerade erschien, und das waren die Holzwege, und habe mich so wahnsinnig darüber aufgeregt, dass ich das in die Ecke gefenstert habe und gesagt habe, den nie wieder. Und dann kam auch noch eine Begegnung und dann später Freundschaft mit dem französischen Philosophen Gabriel Marcel hinzu. Der hatte gerade dieses köstliche Theaterstück geschrieben, Die Wacht am Sein. Also das war erstmal kein Einstieg bei Heidegger. Das ist aber eine ganz private Geschichte, wenn auch sie ihre objektiven Hintergründe hat. Ich habe später natürlich mich mit Heidegger, wenn auch nicht wirklich ihn studierend, aber an vielen Stellen beschäftigt. Und ich würde heute sagen, ich stimme Ihnen in einigem sehr zu. Er führt, scheint mir, sehr oft an den Fragen, die uns beschäftigen, in die Richtung, die da angeschlagen ist. Wo ich es einigermaßen beurteilen zu können glaube, bilde ich mir ein, sagen zu können, dass er dann aber auch genauso mit absoluter Treffsicherheit ganz haarscharf neben dem liegt, worum es gehen würde. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. In Sein und Zeit beschäftigt mich am stärksten diese Passage, die wahrscheinlich auch die stärkste im Sinne eines existenziellen Denkens ist, wo er dann sagt, Denken kann nur so denken, wie die Gestimmtheit ist, in der der Denkende sich in dieses Denken hineinbegibt. Und dann bricht es ab. Die Konsequenz wäre doch, sich zu fragen, wie muss ein Denkender zu leben versuchen, um in halbwegs geeignete Gestimmtheiten zu geraten, damit das dann ein bisschen besser gelingen könnte, als dieser Versuch, wo er abgebrochen wird. Das wäre meine Konsequenz. Ich meine, dass wir eben tatsächlich da dann auch die Warnungen Adornos sehr gut brauchen können. Und gerade in ihrer vielfältigen Differenziertheit, wir haben noch nicht über die Minimamoralia gesprochen, wir haben noch nicht über viele, viele Texte gesprochen, gerade die Noten zur Literatur, die in der Musik, in der Philosophie der neuen Musik sind natürlich auch Dinge, die heute zum Teil genau gerade so gesehen werden, in der Kritik an der seriellen Komposition etwa, wo das Zurücknehmen des Subjekts umschlägt in eine mechanistische Verfügung, wo Adorno bereits die Kritik hat, die wir heute am Konstruktivismus haben, wo er eben subjektivistisch denken lässt ohne Subjekt, wo niemand mehr für verantwortlich ist. Dafür brauchen wir den Adorno. Und ich finde, wir können ihn eben gerade ihn, und das ist auch etwas, was ihn gegenüber mindestens Horkheimer besonders interessant macht, als diesen Musiker, als den Ästheten, der wirklich außerhalb seines Denkgebäudes, seines Denkens andere Bewegtheiten ausgearbeitet hat, über die Musik, in der Musik. Da haben wir einfach eine Hilfe an ihm in dieser fast einmaligen Verbindung zweier Dimensionen. Als Sie sagten, sympathisch, habe ich gedacht, es kommt was viel Schlimmeres. Da, Herr Bohl. Ich bin Gianmario Borgio und vertrete hier die Musikwissenschaft oder versuche es. Herr Zurlippe, Sie haben so viel über die Musikästhetik und die neue Musik gesagt, dass für mich fast unmöglich ist, nicht einzugreifen an dem einen Punkt oder dem anderen. Aber ich möchte gerade anschließen an die Thematik, zunächst an die Thematik der Hermeneutik. Denn gerade diese Annäherung zwischen Adorno auf der einen Seite und der Hermeneutik auf der anderen Seite gehört zu den Themen, die bis vor vielleicht ein Jahrzehnt sozusagen, wenn nicht verboten waren, aber ganz schwierig waren. Und das hat mich immer beschäftigt. Und zwar, ich habe besonders in der Lektüre der ästhetischen Theorie immer wieder Spuren gefunden, die auf die Tradition der Hermeneutik zurückverweisen. Und hier erscheint in der ästhetischen Theorie nur dreimal das Wort Hermeneutik, und dieses Wort erscheint gerade, wie wir uns vorstellen bei Adorno. Das heißt in einem negativen Sinne, in einem kritischen Sinne. Hermeneutik in einem, sagen wir so, eher banalen Sinne als Nacherzählung des Inhalts eines Kunstwerkes. Ein bisschen wie die sogenannte musikalische Hermeneutik am Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Also eine sehr, eine Verfallsform der hermeneutischen Tradition. Dann kommen aber kommen einige Begriffe, wie zum Beispiel in allererster Linie der Begriff des Rätselcharakter der Kunstwerke, wo diese Gedanke artikuliert wird, dass das Nicht-Verstehen zum Verstehensprozess gehört. Ich lese vielleicht eine kurze Passage, um das besser zu darzustellen. Aufgabe einer Philosophie der Kunst ist nicht sowohl das Moment des Unverständlichen, wie es unweigerlich fast die Spekulation versucht hat, wegzuerklären, sondern die Unverständlichkeit selber zu verstehen. Das ist für mich eine Neuheit. Das ist Adorno aus den 60er Jahren. Und dann habe ich mich gefragt, hat er sich doch von Heidegger beeinflussen lassen oder gibt es andere sozusagen historische Linien, die dazu führen? Ich neige eher zu dieser zweiten Hypothese. Und zwar ganz entscheidend sind die für mich in diesem Zusammenhang das Schaffen der Avantgarde. Gerade Beispiele wie John Cage, aber auch Beckett, ja, wo das Nichtverstehen im Werk selber artikuliert ist. Ich weiß nicht, ob Sie darüber... Absolut. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie es sind, wäre ich wahrscheinlich sehr viel schüchterner gewesen mit meinen Anspielungen. Umso dankbarer bin ich, dass wir offenbar da etwas gemeinsam zu untersuchen haben könnten. ich gehe jetzt darauf nicht ausdrücklich ein, weil das ein bisschen in diesem Text, den ich vorlesen werde, präzisiert ist an ein paar Zitaten von Adorno, wo es deutlicher wird, als ich es jetzt improvisieren könnte. Und wir können vielleicht anschließend dann noch mal zurückkommen auf die Frage. Ich bin sehr dankbar für Ihren Einwurf. Ich würde selbst, weil die Gefahr besteht, dass das Beispiel nicht kommt, einen Hinweis geben, der dich aufmuntern könnte, ein Beispiel zu geben. Wenn man in Adornos Arbeit liest, taucht immer wieder Mimesis als eine Kategorie auf, die Adorno eindeutig positiv beschreibt. Aber es gibt genauso Stellen, in denen die Mimesis so ziemlich das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann. Und dann referiert dieser Begriff auf einen spezifischen Inhalt dieser Mimesis, nämlich den an die Herrschaft. Also die Menschen sind ja sehr wohl in der Lage, in unterschiedlicher Form, worüber die Mikrologie sehr genau instruieren kann, sich mit dem, was gegen sie steht, mit dem sogenannten Angreifer so zu identifizieren, dass diese Form von Mimesis so ziemlich zu dem Schrecklichsten gehört, was man hinsichtlich der Beschreibung des menschlichen Lebens finden kann. Nun hast du die Mimesis aber sicherlich nicht so verstanden, sondern ich möchte dich mal verknüpfen mit der Übung, also einen spezifischen Ort zu kreieren, in dem diese Mimesis nicht die Mimesis an etwas Heteronomes, Vorgegebenes, Übermächtiges, Feindliches ist, sondern wo sie, ja, ich vermute, irgendein Element von Freiheit enthält. Und deswegen möchte ich doch bitten, dass du vielleicht eine solche Übung nicht mit uns machst, aber ein Beispiel gibst dafür, wie das Wiederholen der Gegenwart, wie du gesagt hast, in einer Übung geschieht, in der der Mensch zu etwas anderem in der Lage ist, als sich an etwas anzupassen, einzuüben. Der Gegenbegriff war ja der Drill. Könntest du das vielleicht ein bisschen erläutern? Also, er hat ja den Begriff der Mimesis aus dem der Mimikry entwickelt und gesagt, die Mimikry ist immer Mimikry eigentlich ans Tote, sich totstellen, um der Gefahr zu entgehen, für eine lebendige Jagdbeute gehalten zu werden. Darin ist natürlich schon diese Ambivalenz völlig angelegt. In diesem von dir so liebenswürdig apostrophierten Band zur Naturbeherrschung 1 gibt es ein sehr interessantes Beispiel dafür, das ich lieber erstmal geben möchte, weil es unmittelbar auf die Mimesis bezogen ist. Da haben also die Italiener, die aus dem Tanz eine Kunstform werden ließen, im Quattrocento, in ganz kleinen Zusammenhängen, wie Gespräche an den Höfen, etwas entdeckt, das sie die Posa nannten. Ein Einhalten zwischen den Tanzschritten. In einer Pose, die auch eine Pause bedeutet, Einhalten gegenüber der Folge der positiven Schritte des Tanzes. Und dazu wurde gesagt, man solle versteinern, als ob man das Haupt der Medusa gesehen habe. Das hat mir große Schwierigkeiten bereitet, das zu interpretieren. Und vielleicht merkt man heute noch die Anstrengungen diesem Text an, das irgendwie in die richtige Richtung zu kriegen, denn es ist ganz offensichtlich, dass es sich um Mimesis gehandelt hat. Und zwar ein Modell, meine ich dabei entdeckt zu haben in unserer eigenen europäischen Geschichte, wie wir es sonst so eher in anderen Kulturen finden und erst recht dort zu besuchen gewohnt sind, nämlich ein Einhalten mitten im Tanz, im Gegenüber zu den anderen Tanzenden, das gleichzeitig eine Mimesis an sich selbst ist. Dieser Begriff ist mir sehr wichtig. Und jede tägliche Übung ist so etwas, nämlich sich kennenlernen und gleichzeitig sich kennenlernen mit einem Bild, das sich aus dem als Inbild entfaltet, was man da an sich wahrnimmt, wie man ich könnte banal sagen, vielleicht gerne wäre. Da ist dieser Spiel- und Freiraum auch, der dazugehört. Und der wird in dieser Tanzform dadurch erreicht, dass der Tanz einhält. Es wird gleichzeitig das Gegenüber wahrgenommen. Es wird wahrgenommen, noch einmal im Bewusstsein, was für Schritte ich gemacht habe. Gleichzeitig geht die Vorstellungskraft voraus in die nächsten Schritte. Und auf diese Weise verbinden sich die beiden positiven Schrittteile zu einer übergreifenden Form. Das eine wird auf das andere bezogen. Da würde ich sagen, ist eine wirkliche Entfaltung von Mimesis im Spiel. Ich habe im Sinnenbewusstsein eine Figur zu zeichnen versucht, die ich die authentische Geste nenne. Das ist natürlich was anderes, aber verwandt damit. Authentische Geste, ich würde heute eigentlich lieber sagen, gelingende Geste. Nicht gelungene als abzuhakendes, sondern gelingende Geste. Und da wird die Sache erst recht interessant. Und jetzt antworte ich mehr auf die erste Frage als auf deine, aber auf deine auch. Da brauche ich den Adorno. Weil ich sehr schnell der Verführung erliegen könnte, das Authentische als eine gelungene Utopie zu deuten und zu bestimmen. Und dann kommt das nächste Kapitel und fragt, und was ist mit dem Widerstand? Und dann entdecke ich erst, dass überhaupt ein Gelingen immer nur gegen Widerstände möglich ist. Infolgedessen in einer Auseinandersetzung mit einem anderen und sich selbst. Und wenn Mimesis nicht Mimikry und nicht Nachäffen sein soll, was beides unzulässige Verkürzungen des Begriffs wären, dann wird es immer ein solcher Prozess sein. Ich hatte mir sogar also eine Passage zurechtgelegt, die ich da noch draus zu vorlesen könnte, aber vielleicht genügt das. Erstmal muss ich sagen, also ist ganz toll, Ihnen zuzuhören. Das klingt wie ein Mensch, der wirklich im Einklang mit sich steht. Und gut, ich selber zu mir, oder ich versuche eigentlich auch so ein bisschen durch Selbstreflexion Vorurteile in mir abzubauen, die vielleicht durch das Fernsehen oder andere Medien in mir hoch oder in mir schon drin sind im Bewusstsein. Und immer wieder auch durch Einsamkeit und solche Erfahrungen, also durch Grenzerfahrung, mich neu auszutesten, Widerstände zu brechen, um danach wieder irgendwie ein Gefüge, einen Zusammenhang herzustellen, den dann aber auch wieder aufzulösen, so wie ich das ja jetzt auch tue. Nicht? Also ich bin ja jetzt relativ aufgeregt, nicht? Und also das ist kein gewohnter Zustand oder wie auch immer. Und aber ich will das nutzen, um halt auch diesen oder dem Objekt Raum zu geben. Das ist meiner Ansicht nach eine große Schwierigkeit. Also ich selber erlebe das so, dass ich eigentlich, wenn ich irgendjemandem gegenübertrete, eigentlich auch schon gewisse Vorurteile in mir drin habe. Das ist vom Aussehen von oder vielerlei Dinge sind das. Oder auch wenn ich Gruppen beobachte, bestimmte Mechanismen. Und jetzt ist es immer die Schwierigkeit, aber das ist für mich gerade auch immer die Spannung da drin, dass ich versuche, den Punkt zu erreichen, wo ich selber darüber springen kann, und eigentlich durch diese Offenheit und mit Fühlung, in der Fühlung mit Gegenständen, also in einer im Einklang sein, versuche dort mehr herauszuholen oder mein Bewusstsein einfach nochmal zu verstärken und eigentlich zu sagen oder um sagen zu müssen, dass ich eigentlich keine Angst haben brauche. Und da würde ich fragen, inwieweit Sie eine allgemeine Frage, inwieweit das möglich, oder für mich ist es eigentlich schwierig, oder ich glaube, das ist nur eine Aufgabe für wenige vielleicht auch, wie man, ich, der selber durch mediales Umfeld sozialisiert wurde, mich erst irgendwie freischwimmen muss oder in Selbstreflexion mit mir treten muss, um wieder neue Erfahrungen machen zu können. Oder für mich ist es also sehr schwierig, aber auch zugleich eine ganz interessante und tastende Aufgabe. Tja, Nicht zu viel und nicht zu wenig. Also wenn Sie wissen wollen, wie ich das Gefühl habe, ob ich Angst habe, ich kann Ihnen sagen, wenn Anlässe nicht ganz beiläufig sind, habe ich vor jedem Vortrag ein ziemlich starkes Lampenfieber. Und wirklich bange werde ich, wenn ich keins habe. Weil das Lampenfieber ist das, was mir jedenfalls hilft, die Konzentration für diese Übung zu finden. Das ist so eine Art Celebration. Das habe ich jetzt langsam begriffen und dann habe ich gesagt, naja, es ist zwar unangenehm da oder sonst wo oder hier, aber es muss wohl so sein. Das setzt sich in dem Moment, wo es um die Sache geht, um. Also nur zu. Eine Frage und eine Anmerkung. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass das Sinnenhafte in der Gegenwart in den letzten Jahrzehnten eine ambivalente Revision erfahren hat. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie das daran festgemacht, dass Sie sagten oder meinten, dass auf der einen Seite sicher so etwas wie eine Mehrentfaltung an Körperlichkeit, an Sinn zu beobachten ist, und auf der anderen Seite wir doch eine ganz starke kommerzielle Inszenierung und Ausbeutung davon haben. Meine Frage wäre jetzt, ob man diese Ambivalenz nicht auch noch an einem anderen Aspekt festmachen könnte, nämlich daran, dass man sagt, dass diese Ästhetisierung des Lebens heute und die Ästhetisierung der Lebensstile im Grunde genommen auch ein Aspekt dessen ist, was Adorno Abdankung des Bewusstseins genannt hat. Das heißt, dass man vielleicht zu der Erkenntnis oder zu der Diagnose kommt, dass die Realität inzwischen eine Dynamik und eine Komplexität erreicht hat, die es sozusagen geradezu nahelegt oder Menschen in die Tendenz bringt, diese Welt sozusagen nur noch ästhetisch zu sehen und wahrzunehmen. Also wie es etwa dann auch in diesem Anything Goes zum Ausdruck kommt, wenn man so will. Ja? Also das wäre die Frage, ob Sie das so auch sehen. Und dann eine Anmerkung zu der Thematik Hermeneutik. Sie kennen sicher dieses wunderbare Wort von Walter Benjamin. Missverständnis heißt die Rhythmik, mit der sich ein gemeinsamer Begriff des Wirklichen bilden kann. Das beleuchtet ja nochmal diesen Aspekt des Verstehens. Und ich denke, das ist dann auch sehr wichtig im Zusammenhang mit dem, was Sie über interkulturelle Verständigung gesagt haben. Ja. Dankeschön. Also ich finde immer diese Szene, die von Goethe berichtet wird, so schön dafür. Leider habe ich jetzt nicht parat, welchen französischen Naturwissenschaftler er bei sich zu einem Gespräch hatte in Weimar, der auf Französisch ihm also seine Theorie erläuterte und dann sagte Goethe offenbar so, und jetzt will ich Ihnen mal in meinem Französisch erzählen, was ich aus Ihrem Französisch verstanden habe und dann erklären Sie mir, wie es darum steht und dann will ich versuchen, das in meinem Deutsch für andere zu formulieren. Das ist so ein praktischer Weg dabei. Ich bin, was Ihre erste Beobachtung und These betrifft, sogar noch einen Schritt vielleicht weitergegangen. Ich spreche inzwischen von der schönen neuen Gewalt und sehe die auf den Parameter dieser schönen neuen Gewalt darin, dass sie schön ist, indem sie nicht mehr durch den externalisierten Konflikt sich manifestiert, sondern durch Inklusion, indem die anderen gleiche sein dürfen, ist eine Form von Gewalt. Und die sehr offensichtlichen, ja inzwischen auch wieder kriegerischen Formen, sind uns ja alle gegenwärtig. Aber ich würde eben auch die Einbeziehung von Sinn und Körper in diesem Sinne als eine Form von schöner neuer Gewalt begreifen. Ich denke nur, das ist immer mein Auseinandersetzung gewesen mit der kritischen Theorie, die nach Adornos Tod für mich in dieser Hinsicht im Wesentlichen durch Ulrich Sonnemann vertreten war. Sonnemann hat eine negative Anthropologie geschrieben und ich fühlte mich im Rahmen doch einer lockeren, aber sehr ernst gemeinten Freundschaft auch diesem Begriff gegenüber verpflichtet. Sagte dann aber, ich denke, die Negativität ist nur dann in dieser Form so gefordert, wenn wir uns im Bereich des Spekulativen bewegen. Ich habe damals die Ablösung der Spekulation und des Denkens von dem Absoluten, von dem ich heute sprach, noch nicht so deutlich gesehen und gefordert. Wenn sich etwas meldet, Sie wissen, Wittgenstein sagt, das, was ich nicht benennen kann, das ist das, was sich zeigt. Wenn dieses Sich-Zeigen sich ereignet, dann meine ich, darf ich und muss ich auch dem sehr wohl lauschen und auch meine Stimme leihen. Wie ich das dann hinkriege, ohne dass ich ein neues Rezept oder Projekt daraus gemacht habe, ist das nächste Problem. Aber ich darf mich nicht dem verweigern gleichzeitig. Das heißt, in allem, wo durch Kommerzialisierung oder was immer jetzt Leiblichkeit, Sensibilität, Sinnlichkeit aufgerufen wird, entsteht eben auch etwas, das sein eigenes Recht hat, seine eigene Bedeutung und auch Spuren von zu entfaltender Authentizität in den Alltag bringt, an denen Potenziale wach werden. Also da würde ich gerne das doch immer auch als eine positive Möglichkeit wieder dieser Ambivalenz verteidigen und stark machen. Aber erst im Anschluss an eine mikrologische Analyse des Vorgangs, den du dann stark machen kannst, nicht a priori. Ich als der, der ich dann nun mal in diesem Leben geworden bin, muss das von mir verlangen. Aber wenn ich von allen verlange, dass sie das bei irgendeiner Übung machen, wird aus der Übung nicht furchtbar viel werden. Ich habe eine Beobachtung gemacht im Vergleich mit Michel Foucault, dessen theoretischer Ansatz eben auch deshalb so erfolgreich ist, weil er diesen Aspekt außer Acht lässt. Foucault hat bis in seine späte Lebensphase hinein, wo sich andere Züge abzeichnen, immer die Annahme suggeriert, dass die Texte einer Zeit die Realität wiedergeben. Aber wir wissen, dass das eben nicht so ist. Es haben damals irgendwelche Leute sich den Spaß gemacht, die von ihm untersuchte Exerzieranweisung mal probeweise auszuführen, zu versuchen. Und es hat sich ergeben, dass durch Blockade des Kreislaufs die Leute alle längst, ehe die Übung vorbei waren, umgekippt oder ohnmächtig geworden waren oder mit Herzklopfen auf einen Stuhl gesetzt werden mussten. Das heißt, wir alle haben in uns eben natürlich unter Schädigung unseres Vegetativums und unserer psychischen Konstitution und allem Möglichen, aber noch immer noch Fähigkeiten, falsche Anforderungen umzuformen. Und das habe ich immer gesagt, was uns, das habe ich Ökonomie des Lebens genannt. Das war mein Buch, das ich für die Bürgerinitiativen der 70er Jahre als Argumentationshintergrund entwickelt habe eigentlich. Das, was uns trotz falscher Verhältnisse noch zu überleben überhaupt gestattet, Das sind die Potenziale, die es zum Leben und zur Erfüllung von Leben zu entfalten gäbe, gelten würde. Ja? Also da sehe ich eine zweite Dimension, in der die Analyse notwendig und die Bereitschaft, sich hineinzubegeben, auch notwendig wäre. Ich würde vorschlagen, noch eine Frage, wenn wir wollen, eine kleine Pause machen, weil Herr Zulip hier angekündigt hat, noch etwas Formuliertes uns in einer halben Stunde darzubieten. Dann haben wir noch eine kleine Pause für den Übergang zum nächsten Programmpunkt. Aber Sie bitte noch. Ja, es wäre sehr freundlich. Ich möchte versuchen, eine Anmerkung zu Rudolf zur Lippe zu machen und zu meinem Vorredner, eine Art Brücke. Es ist ja so, Nietzsche war ja jemand, den Adorno sehr rezipiert hat, vielleicht nicht so sehr stark zitiert hat wie andere Denker. Aber Nietzsche hat ihm, glaube ich, das Bewusstsein davon gegeben, dass, wie Sie, Herr zur Lippe, sagten, wenn wir keine letzte Substanz oder wenn wir Kritik leisten müssen, wie Adorno das, glaube ich, getan hat, an sowas wie Begriffen wie Ursubstanz, ja, oder dem vorsichtig gegenüberstehen müssen, dann bleibt, denke ich, das war, glaube ich, das, was Nietzsche auch gespürt hat, eigentlich sowas wie die ästhetische Welt. Nun gibt es sicher diese Auswüchse, wie Sie sie geschildert haben, aber es hat in den 60er und 70er Jahren natürlich zwei Hinsichten gegeben in Hinblick auf Ästhetik, nämlich man sagt, und das war auch Adornos Thema, eine Ästhetisierung der Politik, und da hat er natürlich den Faschismus im Auge gehabt, ist hochproblematisch, und wir haben das natürlich heute in einer, wie soll ich sagen, schicken Form, medialen Form, hier war das Thema Beeinflussung durch Medien oder Selbstkritik gegenüber medialer Beeinflussung. Das heißt, Adorno war ungeheuer kritisch gegenüber, dass Politik ästhetisiert wurde und hat als Gegenpol, wie ich empfinde bei seiner Lektüre, eigentlich sowas wie eine Politisierung der Ästhetik uns vorgestellt. Ich würde mal hören, Herr Zulippe, wie Sie diesen Komplex, der ja 20 oder 30 Jahre jetzt auch schon in unseren Köpfen ist oder diskutiert wurde, wie Sie den heute sehen oder welche Möglichkeiten Sie da sehen? Na, ich glaube, Sie fragen mich das, weil Sie es schon wissen. Sie haben gespürt, dass es mir genau darum geht. Wenn ich von einer anthropologischen Ästhetik im Untertitel zum Sinnenbewusstsein spreche, dann meine ich natürlich genau das. Ich versuche wirklich die historische Sinnlichkeit als die Dimension der Politik für eine bessere Anthropologie zu wenden und in diesem Medium mich zu bewegen. Und ich meine, da, wo wir eben von den Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis einmal abrücken, um uns der wirklichen Welt zuzuwenden und von ihr her neu zu denken, sind wir immer im Ästhetischen. Und dieser Versuch des Neuzudenkens ist ja eine politische Veranstaltung ersten Ranges. Die Frage ist immer nur, wie wird diese Politik organisiert? Und sie ist natürlich nicht politisch organisierbar. Wir haben uns ein paar Jahrzehnte mit dem Begriff der sozialen Bewegung geholfen. Aber das ist immer noch so ein bisschen eine pragmatische Ausrede, habe ich das Gefühl. Das ist so ähnlich, finde ich, wie Marx, der eben auch leider die Grundfrage, wie ich finde, aller Weltbetrachtung, wie nämlich das Leben es eigentlich macht zu leben, gar nicht gestellt hat, sondern sich munter zu den bürgerlichen Theoretikern gesellt hat, die sich immer nur ausdenken, was man vom Leben verlangen könnte und welche Form man ihm vorschreiben sollte. Und dazu ist ja diese Trennung von Form und Inhalt, beziehungsweise noch schlimmer von Form und Materie, entwickelt worden. Also wenn wir leben, wenn wir überhaupt das gegenüber unserer sinnlichen Welt, der wirklichen Welt, der wirkenden, bewirkten Welt, nicht zu bloßem Material deklarieren wollen, dann sind wir in einer eminent ästhetischen Dimension und gleichzeitig in einer politischen Geste ersten Ranges. Sich dazu zusammenzutun, ist aber eine Sache, für die man sicher keine Parteien und auch keine roten oder auch keine grünen Zellen gründen wird. Unsere grünen Zellen haben uns ja auch sehr schnell enttäuscht, nachdem sie Aufgaben von Parteien übernehmen mussten, sind sie ja nicht mehr in der Lage gewesen, diese Bewusstseinsdimension weiter anzugehen und zu pflegen. Das ist eben wirklich eine große Krise. Also, als die Frage entstand, ob die Grünen eine eigene Stiftung haben wollten, wie die anderen Parteien auch, habe ich aus diesem Grunde gesagt, das müsst ihr nun wirklich unbedingt machen, denn ihr habt es schon als Einzelne und als Partei abgegeben, dann sorgt wenigstens dafür, dass irgendwo noch eine Stelle ist, an der so etwas von dieser Seite geschehen kann. Und ich glaube, dass die Böll-Stiftung eine gute Lösung dafür war und es auch bleibt. Aber natürlich fehlt uns, was wir uns so als soziale Bewegung wünschen würden. Ob das andererseits gut ist, sich bei der Feststellung, naja, es gibt wieder sowas, zu beruhigen, möchte ich ebenso bezweifeln. Denn dann ist sehr schnell wieder die Aufgabe der Reflexion an das Faktische abgegeben. Ich glaube, da verstehen wir uns in unserem Desiderat ganz gut. Adorno hätte gesagt, Jekusch, Jekusch, das ist schwer, wo kriegt man ein Wildschwein her? Gut, wir machen jetzt 10 Minuten Pause und dann kommt der Kurzvortrag, den Herr zur Lippe angekündigt hat. Meine Damen und Herren, Premiere, der Vortrag nach der Diskussion. Kurzen Vortrag. Mal sehen, ob so. Die beiden, das will ich schnell noch erwähnen, Beispiele sind eben das, die ich ausgewählt hatte aus meiner Arbeit, sind einmal diese authentische oder gelingende Geste. Dazu gibt es jetzt eine ganz interessante Perspektive. Mit Naturwissenschaftlern arbeite ich daran, den da auftauchenden Begriff gestisches Wissen fruchtbar zu machen, gegen zum Beispiel die mit und gegen diese Tradition von Polanyi, der von Tacit Knowledge spricht. Das ist uns einfach nicht genug. Das Wissen, das sich eben nicht von dem Vollzug, zum Beispiel der Ausübung eines naturwissenschaftlichen Experiments, lösen lässt, soll eben nicht nur als etwas Stummes, sondern schon auch als etwas Sprechendes, aber eben in einem anderen Medium Sprechendes begriffen werden. Das andere Beispiel, das ich ausgesucht hatte, wäre diese kleine Arbeit zu Ödipus und die verweigerte Seelenfahrt. Das ist eine Vorwegnahme dessen, was ich heute theoretisch die Figur, die Überwindung genannt habe, der Figur, die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis zu suchen. Da geht es mir darum, zu sagen, ich glaube, der Ödipus-Mythos ist der Mythos vom Ende des mythischen Zeitalters, weil der Ödipus die Frage der Sphinx völlig falsch interpretiert. Das geht übrigens zurück bereits auf einen antiken Kommentator, der gesagt hat, die Sphinx sei nicht besiegt, sondern aus Verzweiflung über die Dummheit der Antwort vom Sockel gekippt. Und das habe ich mal wörtlich genommen. Die Dummheit liegt darin, dass er nicht begreift, dass dieses Rätselwort von den vier, zwei und drei Beinen meint, es gilt, einen Lebensweg zu gehen. Und das zusammenrafft in die spekulative Dimension einer Rätselantwort. Die Versäumnis hat ja dann der Ödipus auf Kolonos durch seine Wanderschaft nachgeholt und hat dann diesen Weg noch einmal geschlossen. Also so die Gegenwart als die Folge dieses Missverständnisses zu interpretieren, wäre so ein anderes Beispiel. Hier lese ich Ihnen einen kleinen Text, den ich ursprünglich verfasst habe, als mich der Herausgeber eines dann nie zustande gekommenen deutschen Literaturlexikons bat, ich solle einen Artikel über Adorno für dieses Lexikon schreiben. Werden Sie auch sehen, wie ich geantwortet habe. Ich habe nämlich gesagt, dazu hätte ich allenfalls eine bestimmte Idee und die ist so speziell, dass Ihnen das sowieso nicht gefällt. Und dann musste ich sie sagen. Und dann sagte er, ja, das wäre, was ich gehofft habe. Und dann musste ich es schreiben. Und das ist verschwunden gewesen und gerade wieder aufgetaucht in der vorigen Woche, sodass ich es Ihnen vorlesen kann. Und das tue ich jetzt gern. Über Adornos Sprache sprechen, wie weit können wir das heute? Urteile und Vorstellungen handeln nach wie vor von literarischer Qualität und Wirkung. Vielmehr sind sie Ausdruck von Parteinahme oder Vorurteil zu der politischen Kultur des Denkens, die in seinen großen Werken wie in seinen kleinsten Etüden Adorno jeder unpolitischen Abwehr des Denkens entgegengesetzt hat. Genau so werden aber Medium und Sache, Sprachbewegung und gedanklicher Gestus einander verbunden bleiben, solange dieses Werk seine öffnende, beunruhigende, zur genauesten Differenzierung drängende, am kleinsten den Widerspruchshintergrund des Ganzen erinnernde Kraft behält. Adornos Sprache verdichtet dieses Miteinander wie alle große Literatur zum Ineinander. Bewunderung und Ärger, denen sie begegnet, meinen in Wirklichkeit doch die Gehalte, die zur Sprache kommen. Nachahmung und Empörung gelten hilflos der geschichtlich notwendigen Umständlichkeit eines Vorganges, der von Adepten und Feinden gern stilistisch erledigt würde. Doch in jedem Satz sind die Anstrengung des Begriffs und die Bannkraft des Komponierens so zusammengekommen, dass sie nie aussetzende Atemlosigkeit und ernste Gelassenheit ineinander schieben. Wer sich von der Klarheit der Gedankenentwicklung dazu verleiten lässt, eine analytische Rekonstruktion zu versuchen, wird ebenso scheitern wie diejenigen, die versuchen wollten, vom künstlerischen Zugang her eine Machart offenzulegen. Den besonderen Verbindungen beider Momente in einer Folge von Varianten nachzuforschen, die womöglich typische Unterschiede im Œuvre herausstellen sollten, wäre zwar formal die Synthese der beiden für sich unangebrachten Schritte. Das Unsinnige, auch dieser Absicht, liegt jedoch auf der Hand. Mir scheint es gerade jetzt, während der alltägliche wie der öffentliche Sprachgebrauch seine Simulation durch die Computer vorwegnimmt, weniger denn je auf das Erklären anzukommen. Vielmehr bemühe ich mich, einige Momente zu beleuchten, von denen her die Bereitschaft gestärkt werden kann, Adorno zu lesen, mit Gespür für die Strenge der Gedankenführung und tiefen Atem für die Weite und Zerrissenheit der Zusammenhänge. Wo Adepten gemeint haben, Sprachkonstruktionen nachahmen zu können, hat sich gezeigt, dass es sich nicht mit einer komplizierten Grammatik abtun lässt. Diese kann nicht verknüpfen, was nicht die Anstrengung des Gedankens zueinander führt. Den Sätzen Adornos ist diese Anstrengung selbst da, geradezu ansteckend deutlich anzumerken, wo sie nur aus wenigen Worten bestehen, weil diese erst recht auf vorausgehende und anschließende Wendungen verweisen müssen. Adorno gilt heute und von jeher als besonders schwer zu lesender oder zu verstehender Autor. Auch wenn viele sich in dieser Behauptung gefallen und wesentlich der Gehalt und die Gesinnung der Texte verweigert werden, muss dem Klischee Aufmerksamkeit gewidmet werden. Wohl, Zitat, fällt es leicht genug, das Klischee als bloßes Missverständnis fortzuweisen, doch Missverständnisse sind das Medium der Kommunikation des Nicht-Kommunikativen. Zitat Ende. Dies sagte Adorno über vergleichbare Versuche, den Philosophen Benjamin als Essayisten abzutun. Entsprechend ging er auf den Vorwurf ihm selbst gegenüber auch ernsthaft ein. Oft erläuterte er, dass er, wenn es die Sache nur zulassen würde, gern einfacher schriebe. Insofern deutete er die Abwehr als das Missverständnis, als ob es bei seinem guten Willen liege, seine Gedanken näher an die Leser heranzubringen. Nun ist behauptet worden, das Gegenteil treffe zu, Adorno habe willkürlich Unverständlichkeit über seine Texte gebreitet. Selbst Gershom Scholom wollte mir gegenüber jedenfalls einmal so weit gehen aufgrund seiner Erfahrung, dass er von Adorno sehr klare und sinnfällig formulierte Entwürfe gelesen habe, die dann nach der Überarbeitung für die Veröffentlichung mit den bekannten Hindernissen versehen erschienen seien. Mir scheint diese Bemerkung, die als Aussage zur Arbeit Adornos sicher beiläufigen Charakter hat, vor allem das Licht der zeitgeschichtlich-biografischen Bedingungen auf die Sprache Adornos zu werfen. Sie dürfte mittelbar einmal mehr den eigentlichen Vorbehalt ausdrücken, der einen Mangel an Klarheit im praktisch-politischen meinte und sich gegen alle die richtete, die als Juden Deutschland hatten verlassen müssen und dennoch in dieses Land zurückkehrten. Adorno, der nicht früh nach Jerusalem ausgewandert, sondern spät über Oxford in die Vereinigten Staaten emigriert war, ist nie eine andere Sprache wie sein Deutsch wirklich vertraut geworden. Gleichzeitig kann ihm der deutschen Sprache gegenüber kaum irgendeine Unbefangenheit geblieben sein, wenn er sich in ihr am Ort des kalifornischen Exils oder nach der Rückkehr nach Frankfurt bewegte. Scholem hat einmal die negative Dialektik die keuscheste Verteidigung der Metaphysik genannt. Man könnte ebenso bei Adorno von dem scheuesten Aufklingen kindlicher Glückserinnerungen und Versprechen reden. Sie tragen gewiss das Werk und dürfen umso weniger an die immer voreiligen, verdinglichenden Formulierungen pragmatischer Hoffnung preisgegeben werden. Tatsächlich trifft diese Überlegung mit einem spontanen Eindruck zusammen, der sich immer wieder aufdrängte, wenn man Adorno vortragen hörte. Er sprach die Worte mit einem bedachten Nachdruck aus, wie jemand, der nicht in seiner Muttersprache lebt. Freilich kann so fremd um ihres ganzen Bedeutungshintergrundes willen nur demjenigen seine Sprache sein, der in sie hineingeboren nicht daran denkt, je sich von ihr zu trennen. Obwohl dafür der beste Beweis die sprachschöpferischen Entdeckungen Adornos von der Geschichte deutscher Worte her sind, weist auch sein Verhältnis zu der erst spät erlernten Sprache der angelsächsischen Gastländer hin. Weder suchen seine Ausdrücke englische Wendungen im Deutschen nachzuahmen, noch lässt er sich von grammatischen Modellen zu den ihnen eigenen angelsächsischen Gedankenverknüpfungen helfen. Eher stellen Zitate, typische Attitüden des Gastlandes bloß. Dagegen tauchen für vorbewusst Vertrautes gemeinsam unwillkürlich Färbungen der liebevoll beobachteten Frankfurter Volkssprache auf. Ohnehin bezog sich Scholems Bemerkung, auf deren Spuren wir zu dem Verhältnis gegenüber anderen Sprachen gelangt sind, auf die Zeit vor der Emigration. Adornos Sprache hat sich im Gestus aber nicht verändert. Der Eindruck, er bewege sich manchmal im Deutschen wie ein eingeborener Fremder, kann nicht biografisch-soziologisch aufgelöst werden. Vielmehr nähert er sich einem tiefer liegenden und höher reflektierten Phänomen. Der Eindruck antwortet auf einen Umgang mit der Sprache, der Adornos Begriff vom Material in der Musik entsprechen dürfte. Leitender Gedanke der Philosophie der neuen Musik ist doch wohl ein ähnlicher Gegenrhythmus wie der, den man bei Adornos Vortrag sich mitteilen spürte. Das Material, dem die Kompositionen seinen Klang im Ringen gegen die verdinglichende Geschichte seiner Beherrschung wiedergewinnen sollen, klingt nur als geschichtlich geprägtes. Das heißt, an ihm erklingen Momente der menschlichen Geschichte, die sich ihm lauschend wie beschwörend verbinden konnte, gegen die übermächtigen Züge dieser Geschichte selbst. Dies ist paradox und bedingt die häufig von Adorno gesetzten Paradoxa im Text, den sie wie Synkopen aufhalten und beschleunigen zugleich. Überhaupt liegt der Gedanke nahe, Adornos Sprache sei wesentlich nach Grundsätzen der musikalischen Komposition entstanden. Schließlich verstand er sich, als er für die Welt der bekannte Philosoph und Sozialwissenschaftler geworden war, für sich selbst als Mensch der Musik. Wie könnte nicht der Homme de Lettres ihren Geboten und Entfaltungsformen im tiefsten vertraut haben? Dieter Schnebel hat tatsächlich den Versuch durchgeführt, bei Adorno eine Art Komposition in Sprache nachzuweisen. Ich sehe dieses Unternehmen, so unmittelbar aufs Ganze gehend, als misslungen an. Umso besser können eine Reihe von wesentlichen Beobachtungen Schnebels unsere Fragen erhellen, und zwar besonders deshalb, weil sie die oft hervorgehobenen Schwierigkeiten mit der Sprache in das richtige Licht rücken. Ihr Gefüge entspricht Beziehungsmodellen, die sich in der Musik geradezu notwendig herausgebildet haben. Diese entwickeln eine Logik des Ausdrucks und der Mittel, die in der Wortsprache für uns ungewohnt wirken, aber einer bestimmten Auffassung vom Verhältnis zwischen der Gedankenbewegung und ihren Momenten ebenso entgegenkommt wie einer hohen Anforderung an die Entsprechung von Gehalt und seiner ausdrücklichen Vergegenwärtigung. Der Komponist Schnebel hebt hervor, was manche Musiker bei der Lektüre Adornos empfunden haben. Komponieren verfährt weniger einlinig, heißt verschiedene Vorgänge gestalten und in Beziehung setzen. Entscheidend aber ist das zeitliche Element, dass Prozesse entstehen und auf Zukünftiges verwiesen und an Zurückliegendes erinnert wird. Und eine andere Zitatstelle: Bei der Lektüre Adornos lässt sich schlecht bei einzelnen Sätzen oder Worten stehen bleiben. In jeder dieser Formulierungen stößt man schon vom Äußerlichsten her darauf. In Wiederholungen wird das Bezugswort ausgelassen, Teile der Verbform sind in Gedanken zu ergänzen, vorgezogene Teile der grammatischen Konstruktion stauen die Verbindung von Subjekt und Prädikat auf, um sie am unerwarteten, entscheidenden Punkt in Bewegung zu setzen. Zitat: Die immanente Sprachbewegung nach außen zu wenden, ist die zwingende Folge, sagt Schnebel. Wendungen und vor allem Worte aus sehr spezifischen Sprachdimensionen, keineswegs nur philosophische oder musikwissenschaftliche, werden dem Fluss der Verknüpfungen in den Weg gestellt und befördern ihn nach einem Aufenthalt weiter, währenddessen sie ihm die Motive eines bestimmten Materials hinzugefügt haben. Ob es nun Tough Baby oder Écriture oder Déjà-vu ist. Nur wenn man diese Teilbewegungen, ihr Spiel auf den Zug der größeren Argumentationslinien hin treiben lässt, befördern sie ihn mit Differenzierungen, die weder plump daneben gestellt noch untergeordnet werden könnten. Entsprechend weisen ein unerwarteter Konjunktiv, eine mehrfach in sich gegliederte Apposition wie ein Ausruf oder ein scheinbar altertümelndes Wart auf Hintergründe, nein, auf Untergründe hin. Sie stimmen ein auf Mitklingendes, ohne dass die Stimmführung aufgegeben werden muss. So tragen sie den Gang des Ganzen, zu dem sie wie Kontrapunkte oder Seitensätze stehen können, denn dieser Gang geht in dem Hin und Wider der Beziehungen zwischen den Momenten vor, statt statisch benennend von Standpunkt zu Standpunkt vorzurücken. Wer noch Adornos Vortrag im Ohr hat, sei es aus dem Radio, aus dem Hörsaal oder bei besonderen Auftritten, wird diese Vermutung vielleicht zunächst einmal befremdlich finden. Denn eindrucksvoll war er wohl am wenigsten durch eine Fülle oder Modulation von Klang. Doch damit würde man auf die Klischeevorstellungen von Musik hereinfallen, die in Adornos Kompositionen und denen seiner Lehrer gerade negiert wurden. Wenn er öffentlich sprach, gab er dem, was ihn bewegte, Ausdruck durch den ungewöhnlichen Nachdruck, den er in die Präzision seiner Aussprache legte. Das menschliche Engagement, das wir im Umgang mit ihm an so vielen Situationen bis zu lebhafter Herzlichkeit erleben konnten, wurde von ihm bei der öffentlichen Rede zurückgenommen in die Klarheit der begrifflichen Wortwahl und verdichtet in die Unnachgiebigkeit, mit der er auf der Bedeutung jedes Wortes insistierte. Dabei konnten die Folgen der Wörter fast in einzelne Wörter zerfallen, stellenweise sogar in einzelne Silben. Umso spürbarer wurde, was sie dennoch zusammenhielt. Die äußerste Anstrengung, die Entstehungsgeschichte ihrer Bedeutungen und die aktuell politischen Bedingungen zu vergegenwärtigen, unter denen die gewonnene Bedeutung sich neuerlich verändern musste. Die Schönheit solcher Rede machte aus, dass diese Seiten im Aussprechen aufeinander reflektiert wurden. Damit gelangen wir aber ganz nahe an Adornos Begriff vom musikalischen Material heran und auch an seine Forderung, das künstlerische Werk müsse inzwischen sich so weit des Erscheinens enthalten, dass es nicht seiner Form nach, sondern nur als Aussparung erfahren werde, die freilich entschieden genug als mitempfundener Zusammenhang sich zu verstehen gibt. Seltene Unterbrechungen weisen auf einen solchen Hintergrund hin, wenn doch einmal ein Stück einer verlorenen Melodie aufklingt, als melde sich plötzlich eine andere, eine innere Stimme der Erinnerung zu Wort. Ausdruck und Gehalt sind wesentliche Kategorien in Adornos Ästhetik. Und damit in seinem ganzen Denken, das sich unverführbar durch den Glanz schlagender Formeln dem Zwischenreich widmet, wie es die nach Benennung drängenden und sie scheuenden Assoziationen des Vortheoretischen, des Vorbewussten bilden. Sprachhaftigkeit des Vorbewusstseins, Vorbewusstseinshaftigkeit der Sprache ist das Leitmotiv, mit dem Martin Gauger Sprachwissenschaft aus ihrer Dienstbarkeit für die schamlose Eindeutigkeit von mechanischer Kommunikation befreit wissen will. In den Assoziationen, die Adorno in seine Texte hineinpflicht, geht es dabei um weit mehr, als ihre psychoanalytische Funktionszuweisung gelten lässt. Immer genährt durch Annäherungen in der Vorgeschichte, sind sie auch die vortastenden Bewegungen, in denen wir uns dem Gespürten zu assoziieren beginnen. Dies konnte Goethe, der Dichter als Weber vor allem, am Gegenstand seiner naturwissenschaftlichen Arbeiten, mit anderen, doch verwandten Mitteln erreichen. Adorno erkennt bei Goethe, Zitat, eine eigentümliche Qualität von Großheit und sagt, am ähnlichsten ist sie vielleicht dem Gespür des Aufatmens im Freien. Das Sein der Landschaft hält inne als Gleichnis ihres Werdens. Indem das naturgeschichtliche Wort das verfallene Dasein als Liebe anruft, öffnet sich der Aspekt der Versöhnung des Natürlichen. Im Eingedenken ans eigene Naturwesen entragt es seiner Naturverfallenheit. Soweit Adorno über Goethe. In Uwe Pörksens Untersuchungen tritt das entschieden hervor. Er sagt, diese Funktion der fragenden Erweiterung des gegebenen Horizonts findet sich als Bewusstsein der perspektivischen Gebundenheit jedes Ausdrucks von Erkenntnis. Goethe sucht in dem Wechsel des Ausdrucks, im Perspektivenwechsel also und in der Perspektivenbündelung, den Gegenstand einzukreisen und durch Vielseitigkeit der Ansätze den Aspektreichtum des Objekts einzuholen. Werkzeug goethischen, sich annähernden Umkreisens sind insbesondere die Synonyme. Es leuchtet ein, sagt Pörksen, wenn Gauger ihre eigentliche Leistung darin sieht, Dinge, die nicht eindeutig umreißbar sind, durch eine fortgesetzte Interpretation zu verdeutlichen. Bei Goethe konnte dieses Vorgehen die richtige, der Natur auf ihren Schritten folgende Reihenfolge einhalten und in einem Zusammenhang, der weder heil noch zerrissen, sondern als ganz gedacht wurde, Geschlossenheit von Bild und Stil begründen. Gerade dies erlaubt das Ganze des gesellschaftlichen Zusammenhanges, das nach einem Worte Adornos immer das Falsche ist, in gar keiner Weise. Eben deshalb verweist Schnebel zu Recht auf das dem Komponieren nähere Mittel, sich eine kritische, jede Gefahr der Dogmatik im Entstehen auflösende Dynamik zu bewahren. Zitat, Adorno erstrebt sie in einer Hegels- und Marx-Sprache weitertreibenden Konzeption, wo in jedes Moment auf das andere zielt und dadurch der Zusammenhang selbst in Bewegung kommt. Analogien zwischen kompositorischen Modi, Regeln, Gliederungen und dem Aufbau von Sätzen, ganzen Texten, Werken bei Adorno zu suchen, würde zwischen Anregung und Metapher der Undeutlichkeit verfallen. Genau und treffend ist die Erläuterung, wie Adorno, ungleich dem goethischen Nacheinander umkreisender Gänge, in der Zeit voranschreitet und sie doch einzuhalten und sich umzuwenden beschwört. Damit alle denkbaren und geschichtlich angelegten Beziehungen unter den Momenten auch gegen den Gang der Zeit zu bewusster Anwesenheit gelangen. Die Annäherung der Sprache an Musik macht sie hellhörig, sagt er. Eben diese Hellhörigkeit kann man nicht durch Terminologie einzulösen hoffen. In diesem tieferen Sinn ist auch Adornos Sprache, wie Pörksen die goethische bestimmt, gemeinsprachlich. Kein Wort soll nur nach seiner eingetragenen Geltung genommen werden, am wenigsten die Termini. Gerade dieser Anspruch lässt viele zurückschrecken, die sich längst an die bequeme Unverständlichkeit von Fachsprachen gewöhnt haben. Die Worte beim Wort zu nehmen, gelingt nur aus den wechselhaften und widersprüchlichen Wendungen und Bedingungen der Geschichten, in denen sie Bedeutung eingenommen und erworben haben. Immer wieder hört man den Einwand, Adorno sei doch den Philosophen, die er besonders folgerichtig kritisierte, viel näher, als er gewusst habe. Richtig an dem Einwand ist der Widerspruch in sich. Nur sind es die anderen, die das nicht wussten. Adorno war seine Nähe etwa zur Lebensphilosophie, zur Phänomenologie und noch zu Heidegger durchaus bewusst. Überhaupt erinnerte er immer daran, dass sich die großen Philosophen nur in Nuancen unterscheiden, die seien aber freilich Nuancen ums Ganze. Dann gilt es aber, sich der Momente zu versichern, in denen sich ein Stück geschichtlichen Lebens dem Falschen der Geschichte hat entwinden können, ohne so zu tun, als ob diese Möglichkeiten von der Geschichte unabhängig sein könnten. Denn jeder Lebenselan und jede bessere Einsicht ist auf doppelte Weise von den herrschenden Verhältnissen geprägt. Einerseits können sie nie ganz die Verzerrungen von Macht und Verblendung überwinden, umso weniger als sie andererseits durch Ausbildung und Form, derer sie bedürfen, gerade derselben Geschichte verdanken. Solche wechselseitigen Bedingtheiten verbieten es ja, von Elementen zu sprechen, die sich angeblich säuberlich voneinander trennen lassen und gebieten dafür, den Begriff der Momente zu setzen. Nach dem Motto der Generalstabskarte, den Finger drauf, das nehmen wir, kann ohnehin weder philosophiert noch gedichtet oder gemalt oder komponiert werden. In der geschichtlichen Lage der Gegenwart umso weniger. Gleichzeitig müssen miteinander entgegengerichteten Anstrengungen die Momente aus erdrückenden Verflechtungen herausgelöst werden und ist ihren lebensspendenden Beziehungen so behutsam nachzuspüren, wie kaum je die Bedingungen ihres Aufwachens gewesen sind. Dementsprechend Vorgehensweisen der Komposition nur in den oberen Schichten. Wohl wird hier Bewegungs- und Haltungswechsel auf kleinstem Raum, wieder ein Zitat, sinnfällig wie der große Brockhaus die Durchführung im Sonatensatz charakterisiert. Die Motive werden durcheinander geworfen und in neuer Weise kombiniert, weiß der große Brockhaus und ähnlich Riemann. Doch die Analogie kann noch nicht befriedigen. Schnebel macht seine These immer wieder an der Sonatenform fest, die aber nicht nur in der für Adorno bedeutendsten Musik der neuen Wiener Schule, nämlich mit insbesondere seinem Lehrer Alban Berg, überholt ist. Der klassischen Durchführung sind die Arbeiten Adornos da am nächsten, wo sie auch der Hegelschen Dialektik am nächsten sind, der er aber seine negative Dialektik entgegengesetzt hat. Nicht einfache Position, nicht Position durch Negation der Negation, sondern mehr und weniger als beide Formen, nämlich die Bewegung selbst, die sich mit ihnen auseinandersetzt. Dem Vermeinenden und zu Verneinenden entgegnet sie als der todernste Versuch mit dem nicht identischen ins Spiel zu kommen. Seine philosophischen Arbeiten wie die zur Kunst oder die mikrologischen zur gesellschaftlichen Situation der Menschen haben vor allem wegzuräumen, was dem eigensten der Wesen ihre Entfaltung versperrt und genau so zu rekonstruieren, welche Art von Versperrungen und Verdrängungen aus welchen historischen Bedingungen folgten, um daraus die Lehre ziehen zu können gegen künftige Gefahr. Den willkürlichen Sprung aus der Versagung ins ersehnte Andere erkannte Adorno schon früh als Salto Mortale. Das erhebt seine Husserl-Kritik zum Exerzitium. Umso entschiedener musste die gleiche Forderung werden nach den tiefen politischen Entmutigungen, die mit dem Umschlagen geschichtlicher Veränderungsbewegungen in den Faschismus auf der einen und den Stalinismus auf der anderen Seite verbunden waren. Noch im gelösten Gesprächston kehrte sie unweigerlich wieder in dem Satz, nur von drinnen kommt man heraus, in dessen 6 Worten die geforderte doppelte Wechselbewegung sich ausdrückt. Es geht darum, hinauszugelangen. Man muss sich dorthin frei arbeiten durch das, was einen einsperrt hindurch. Das ist nur möglich als heraus. Das heißt, wenn man antizipatorisch, wie Adorno und Horkheimer sagen, schon einmal im Freien hat aufatmen können. Ich denke an Paul Celan, ins Offene, ins Weite. So ist Philosophie die Anstrengung, über den Begriff durch den Begriff hinaus zu gelangen. Negative Dialektik. Diese Anstrengung in die Kunst zu übertragen, ist das, was Friedrich Schlegels Ironie der Philosophie Adorno so nahe bringt. Die Konsequenzen sind in den Reichen des Sinnenhaften noch von noch radikalerer Bedeutung als im Begrifflichen. Deshalb weist Adorno auf das Abbrechen der Verbform in der neuen Musik, auf das Verstummen der Sprache bei Beckett. Dorthin gelangt, erlaubt allerdings am ehesten Musik, das Schweigen auszukomponieren. Von daher lässt sich Adornos Sprache doch am treffendsten von der Musik her aufnehmen, wo die Versöhnung durch das Schweigen hindurch klingen kann, ohne dem Kompromiss zu verfallen, der auf die widrigen Umstände vergessen lassen könnte. Adorno war dies auch an den Werken der Literatur bewusst, über die er schrieb. So spricht er von Valéry's bewusstlosem Einverständnis mit der Musik, wo dieser forderte, wie eine Musikästhetik, alle Teile eines Werkes müssen arbeiten. Für den Gestus der sprachlichen Ausführung sah er ein Modell bei Walter Benjamin. Das Thema von Benjamins Philosophie bekennt sich wie in guten musikalischen Variationen kaum je kahl ein, sondern hält sich verborgen. Der inneren Formzusammensetzung des Proustschen Werks, sagt Adorno an einer anderen Stelle, wohnt trotz seiner vorwiegend optischen Begabung und ohne alle billige Analogie mit dem Komponieren ein musikalischer Impuls inne. Er bewährt sich am eindringlichsten in der Paradoxie, dass der große Vorwurf, die Rettung des Vergänglichen durch die eigene Vergängnis die Zeit hindurch gerät.